Stunden viel zu oft hab ich gesehen, was eure freien Rechte wert sind und für wen sie nicht bestehen. Habt ihr denn geglaubt, ich habe nicht erkannt, wie es um meine Heimat steht? Habt ihr denn geglaubt, ich halte meinen Mund, wenn es um meine Freiheit geht? Ich halte meinen Mund, wenn es um meine Freiheit geht.